Ja, und als wir im Arsch und Friedrich waren, haben wir uns natürlich noch über das Projekt Tanzdorf informiert. Harald, um was geht's denn da genau? Also das Tanzdorf ist eigentlich eine Real-Utopie für nutzlos verstrahlte Irre mit einem anspruchsvollen Lebensstil. Und zwar war das so, dass wir vor ungefähr 2,5 Jahren im Suff zusammengesessen sind. Und mir wurde von meinem besten Kumpel Simon damals vorgehalten, dass ich mein ganzes Potenzial nur verschleudere und nur ein verfluchter Hedonist sei. Und dann war uns relativ schnell klar, dass wir aus dem was machen können. Und dann kam uns eben die Idee, die Tanzdorf-Bewegung als hedonistischen Lebensentwurf ins Leben zu rufen. Eben an dem Abend haben wir uns dann auch geeinigt, dass es am sinnvollsten wäre, das Ganze in einem autonomen Dorf durchzuführen. Also wo der ganze Freistaat Bayern, Bundesrepublik Scheiß einfach keinen Platz hat. Und da schien es uns irgendwie als relativ logisch, dass das vielleicht ein Dorf ist, das durch wirtschaftliche Gegebenheiten niedergewirtschaftet wurde und brach liegt. Aha, das ist ja interessant. Aber wie ist das Tanzdorf eigentlich aufgebaut? Also es wird auf jeden Fall einen Tanzplatz geben. Dann hat jeder, der im Tanzdorf wohnt, einen Ministerposten in seinem Zuständigkeitsbereich, der ihm irgendwie individuell am besten taugt. Zum Beispiel irgendwie das Ministerium für interstellare Angelegenheiten oder Mutter der Nation oder Minister für Kochangelegenheiten oder so. Es wäre cool, wenn jeder Dialekt spricht, egal welchen. Sonntage werden abgeschafft, weil wir Sonntage scheiße finden. Warum das? Kommen mit Sonntag nicht so gut klar. Wir führen deshalb auch einen 28-Stunden-Tag ein. Halt. Man darf sich dann auch nicht mehr durch die Sonneneinstallung und sowas täuschen lassen. Also was noch wichtig ist, im Tanzdorf werden die Pole Individualismus und Gemeinsam vereint. Das heißt irgendwie auf den ersten Blick, das hört sich ein bisschen ambivalent an. Aber wir sehen das irgendwie nur so als ungleiches Paar, das sich erstmal auf den Takt einigen muss und dann funktioniert das relativ gut. Also das ist eigentlich das Ding, dass es keine Unterordnung gibt und dass es eine Gemeinschaft von Individualisten und Individualistinnen ist. Gibt es im Tanzdorf eine bestimmte politische Grundrichtung oder vielleicht auch eine gewisse Philosophie, die dahinter steckt? Und zwar handelt es sich beim Tanzdorf um ein demokratisch organisiertes kommunistisches Kollektiv von Anarchisten oder ein kommunistisch organisiertes anarchistisches Kollektiv von Demokraten oder ein anarchistisch organisiertes demokratisches Kollektiv von Kommunisten. Das Wichtige ist halt dabei, dass es dabei nicht um so einen egozentrischen Konsum-Geizes-Geil-Hedonismus geht, sondern eher um so einen konstruktiven, lebensbejahenden und respektvollen Leitgedanken des Hedonismus. Ah ja, und habt ihr eigentlich schon ein Dorf gefunden und was macht ihr denn eigentlich so für Aktionen? Also wir haben jetzt irgendwie kein konkretes Dorf in Aussicht. Wir sind auch irgendwie so ein bisschen so von der romantischen Vorstellung abgewichen, dass das gleich direkt komplett in einem Dorf stattfinden wird. Aber das Simon und ich, wir schauen eben seit längerem schon, dass wir irgendwie ein Hausprojekt aufmachen oder leerstehende Bauernhöfe oder sowas, um da ein bisschen im Kleinen anzufangen halt. Wir sind ja noch weit weg von der konkreten Umsetzung halt. Also das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen so eine Persiflage und trotzdem aber mit einem ernsten Hintergedanken. Aber es gibt auch konkrete Sachen, wie zum Beispiel so das Mietshaus-Syndikat, wo einem finanzielle Unterstützung geboten wird, um zum Beispiel ein Hausprojekt oder sowas aufzuziehen. Konkrete Umsetzungen, so, wir haben natürlich einen Sportverein, den TUS Tanzdorf, Tanz- und Schranz-Sportverein. Dort können alle Sportarten praktiziert werden. Wo gleichzeitig? Alle gleichzeitig. In einem Team? In einem Team, miteinander, gegeneinander. Dann gab es den Tanzdorf-Sampler. Das war eine Musik-CD, wo uns die verschiedensten Interpreten und Interpretinnen ihre Lieder umsonst zur Verfügung gestellt haben und wir die unkommerziell auf die CD gehauen haben und gegen Spendenbasis in einigen Kneipen, unter anderem im Arsch und Friedrich ausgelegt haben oder auf dem Tanzdorffest. Genau, da gab es eine Auflage von 138 Stück, die waren allerdings relativ schnell vergriffen, aber wir haben jetzt auch den nächsten Sampler schon in Planung. Und da auch der Aufruf an alle Leute, die da mitmachen wollen und musikalisch aktiv sind, können uns gerne Lieder zur Verfügung stellen. Und wie nehme ich Kontakt zu euch auf? Benötige ich eine Satellitenschüssel, die Radiowellen aus dem All empfangen kann? Oder habt ihr vielleicht so etwas Neumodisches wie das Internet? Mittlerweile haben wir eine Facebook-Seite eben, also facebook.com/tanzdorf. Da darüber veröffentlichen wir eben regelmäßig Posts über bestimmte Aktionen, welche uns irgendwie als gelungen erscheinen oder uns auch am Herzen liegen. Üben dort Kritik an Gesellschaft, Politik etc. Simon und ich engagieren uns beide seit längerem in der Flüchtlingsangelegenheit, deshalb findet solche Thematik findet da immer wieder Platz. Aber natürlich auch lustige Sachen und einfach Satire auch. Und wie viele Mitstreiter habt ihr denn da überhaupt jetzt zurzeit und wer interessiert sich dafür? Okay, also das Ding ist, dass, wie gesagt, vor 2,5 Jahren kam uns ungefähr die Idee. Am Anfang war es halt der Simon und ich, wir haben uns da ein bisschen ausgesponnen. Mittlerweile hat es einen kleinen Namen. Ein großer Verdienst hat da das Tanzdorf Festival. Das findet einmal im Jahr in einem alten Steinbruchgelände statt. Das hat sich so ein bisschen zum Insider-Tipp gemausert, was auch Insider-Tipp bleiben soll. dann haben wir, also wenn du so zahlen willst, wir haben auf der Facebook-Seite ungefähr 180 Leute, die das geliked haben und noch eine Gruppe mit 220 Leuten, aber ich finde, das ist nicht relativ, also ich finde, das ist nicht repräsentativ. Wir gehen davon aus, dass der Grundgedanke von Tanzdorf jeden Menschen innewohnt und deshalb haben wir wohl so schätzungsweise ca. 7 Milliarden Mitglieder. 7 Milliarden Mitglieder. Gibt es eigentlich eine Grenze bei euch? Das Tanzdorf hat keine Grenzen. Hat keine Grenzen. Nein, und, okay. Und wir haben auch ein unbegrenztes Aufnahmekontingent an Flüchtlingen. Also okay. egal ob Wirtschaftsflüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge, wir nehmen alle auf und haben keine Grenzen, weil Grenzen sind scheiße.